Kundgabe 6647. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.09.1956. Was ist die Seele? Völlige Unklarheit herrscht noch über solche Probleme, wo der Menschenverstand allein nicht ausreicht, um sie zu lösen, und wo der Geist Gottes am Werk sein muss, dessen Wirken zwar selten nur anerkannt wird. Er allein aber vermag, eine klare Antwort zu geben, wenn Fragen gestellt werden, die ungelöste Probleme betreffen. Aber auch die Ergebnisse solchen Geistwirkens werden angezweifelt, die jedoch allein der Wahrheit entsprechen. Welcher Art nun auch eine Frage sein mag, immer wird allein die Antwort richtig sein, die Gott selbst durch seinen Geist den Menschen gibt. Geist aber ist nicht mit Verstand zu verwechseln, denn der Verstand kann ebenso gut auch in falscher Richtung sich bewegen. Es ist keine Garantie gegeben, dass verstandesmäßige Ergebnisse der Wahrheit entsprechen, ansonsten nicht vielerlei Meinungen und Ansichten sich durchzusetzen suchten, die alle Anspruch auf Wahrheit erheben, alle aber nur durch den Verstand gewonnen wurden. Der Geist aber ist der Strahl, der von der ewigen Wahrheit selbst ausgeht, der Licht gibt, das heißt Erkenntnis dessen, was der Verstand nur annimmt, wofür sich keine Beweise erbringen lassen. Der Geist aus Gott aber gibt vollste innere Überzeugung. Er gibt lückenlose Aufklärung, auch ohne besondere Anspruchnahme des Verstandes. Keinem Menschen wird der Begriff Seele so fasslich gemacht werden können, der nicht schon ein bestimmtes geistiges Wissen sich erworben hat. Denn die Seele ist etwas Geistiges, sie ist nichts irdisch-materielles und kann daher auch nur geistig erklärt werden. Die Seele ist das Fluidum, das dem Körper, der materiellen Form, erst das Leben gibt. Die Seele ist das eigentliche Leben, das eigentliche Ich des Menschen, das sich in einer materiellen Außenhülle birgt, das nicht gesehen werden kann, aber stets vorhanden ist, solange sich eine Kraft in dieser Außenform äußert. Und es wäre der Mensch kein ich-bewusstes Wesen, wenn die Seele in ihm nicht vorhanden wäre. Die Seele ist einstmals aus Gott ausgeströmte Kraft, die er als etwas Wesenhaftes herausstellte außer sich, dem er ein selbstständiges Leben gab. Und dieses Wesen war ausgestattet mit freiem Willen und Denkfähigkeit. Das und warum sich nun im Erdenleben dieses Wesenhafte, die Seele, im menschlichen Körper birgt, ist ein Wissen für sich. Doch erstmalig soll erklärt werden, dass also die Seele die Ursache ist, dass der Mensch denken, fühlen und wollen kann. Es soll herausgestellt werden, dass die Seele der Beleber aller Organe ist, dass jede Tätigkeit des Körpers, jede Willensregung und jegliche Empfindung, Äußerung der im Körper sich befindlichen Seele ist, die wohl an sich etwas Geistiges, mit menschlichem Auge nicht zu schauendes ist und die, wenn sie geschaut werden könnte, völlig ihrer menschlichen Außenhülle gleicht. Sie ist das, was nach dem Leibestode bestehen bleibt und dann auch geschaut werden kann, von eben solchen Seelen in einem Reifegrad, der das geistige Schauen zulässt. Es kann also die Seele niemals erklärt werden als irgendwelche dem materiellen Körper zugehörige Substanz. Sie ist und bleibt geistige Substanz, also geistige Ausstrahlung Gottes, die auf Erden einen Zweck erfüllen soll. Sie ist unverletzlich und unvergänglich, kann sich aber von anderen Seelen unterscheiden durch die Lichtstrahlung. Und der Zweck des Erdenlebens ist, den Lichtgrad zu erhöhen, den sie einstmals eigenwillig verdunkelte. Es ist keinem Menschen möglich, das Wesen der Seele zu erklären, der nur rein wissenschaftlich dies unternimmt, weil die Seele nichts Greifbares, mit menschlichen Sinnen Ergründbares ist, sondern Kraft aus der Kraft Gottes, dessen Wesen gleichfalls unergründbar ist und bleiben wird, der aber von denkenden Menschen nicht geleugnet werden kann, wie auch die Seele das eigentliche Ich des Menschen ist, das auch nicht definiert werden kann, das ist und doch nicht bewiesen werden kann, das den körperlichen Organen wohl ihre Funktionen anweiset, das aber auch bestehen kann ohne den Körper, während der Körper ohne die Seele nur völlig leblose Materie ist, wenngleich alle Organe noch unverändert sind. Aber es fehlt das Leben, so wie die Seele den Körper verlässt. Es fehlt das, was den Körper in Tätigkeit versetzt, was die Organe antreibt zu ihren Funktionen, was im freien Willen bestimmend einwirkt auf die Denkorgane und was jede Willensregung im Menschen auslöst. Und dieses denkende, wollende und fühlende Etwas, die Seele, bewegt sich nun in anderen Sphären, doch immer als das gleiche Wesen, das den menschlichen Körper zuvor bewohnte. Und es kann darum auch erkannt werden im jenseitigen Reich, wozu aber ein bestimmter Reifegrad Voraussetzung ist. Amen.